nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Here comes the judge. Hear ye him. Oye, oye, God save the African king. Anyone have anything to say before this just judge? Come say it now and say it like you're glad. Not like you're mad, for this judge have no mercy in this time. Court's in session, silence in the court. The court's in session, silence in the court. The court's in session, silence in the court. The court's in session. Christopher Kombalos. Yes, sir. Francis Drake. Yes, my lord. Bartholomew de las Casas. Your honor. Vasco da Gama. Present. Majesty. Alexander, so-called the Great. I am here. John Hanning. Sir. James Grant. Your honor. David Livingstone. Yes, present. Miranda, present. John Constantine. Yes, sir. Henry Martin. Yes, Arthur yes. Polo. Yes, sir. Now say after me. I solemnly swear that the evidence I shall give shall be the whole truth and nothing but the truth. So help me God. Silence in the court, the court's in session. Silence in the court, the court's in session. Silence in the court, the court's in session. Silence in the court, the court's in session. Silence in the court, the court's in session. Silence in the court, the court's in session. Silence in the court, the court's in session. Silence in the court, the court's in session. Silence in the court. Court's in session. Silence in the court. The court's in session. Silence in the court. The court's in session. You're all brought here and count one. Robbing and raping Africa. On tape. Two. Stealing black people out of Africa. Three. Brainwashing black people. Four. Holding black people in captive for more than 300 years. Five, killing over 50 million black people without a cause. Six, teaching black people to hate themselves. Say it quick. Say it glad. This judge is getting impatient. No mercy. Each of you must be hung by the tongue. But your honor, we've been forced. No appeal will be accepted. Silence in the court. The court's in session. Silence in the court. The court's in session. Silence in the court. The court's in session. Court adjourned. Herzlich willkommen bei Coast to Coast. Durch die Sendung führen euch Adrian Barne und Franz Hahnemann. Coast to Coast, die Sendung eures Vertrauens für Positive Vibes. Gerade eben gehört von Peter Tosh. Here Comes the Judge, rausgekommen auf Trojan Records. Was haben wir heute noch für euch in der Sendung? Wir haben Clouseau, werden wir euch vorstellen, ein Künstler von 4Music aus Erfurt. Dann stellen wir euch, Rhythm and Sound, haben ein One Rhythm Album rausgebracht, stellen wir euch vor und davon hören wir auch gleich mit Rod of Iron ein Lied. Viel Spaß! As I call upon to the force of the Imperial Majesty, Emperor Haile Selassie of Ethiopia is the Almighty. Not wanna give it up. Not wanna give it up, I say. Not wanna give it up. Keep on fighting my way. Keep on fighting my way. Not wanna give it up. Knowing that my chance is in Babylon. Knowing that my chances are very thin, I see. I can see the reaction of Babylon working to track I down. Want to overthrow my going, but that's gotten to the power I see. Emperor Haile Selassie, I. Kings of kings and the lords of lords, conquering lions. I man know that I live in Babylon long time, and I can see the frustration and the confusion. But as I pray day and night with the element of water, I will call upon to the force of His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie, Prophet, Priest, and King. Heal Marcus. Sometime I wonder if there is any love exists, I see. Sometime I wonder if any love exists, I see. Pain and suffering, trodding down in the heights again. Pain and suffering, travel down in the heights. Pain and suffering. Every day I can witness all my children come like them are dead off every day. Sometimes I really have to worry about how can somebody who don't know how to lead himself is gonna lead my children. I wonder who's responsible. Lightning and thunderstorm, brimstone and fire, yeah. Chanting and Babylon. Lightning and thunderstorm, chanting down on Babylon. Pestilence and plague is coming too. You better set your children free. Set your children free, Babylon. Lightning and thunderstorm, warn me, I warn again. I'm Marcus Mosiah Gyabi, first founder, president, general of the Negro Improvement Association. An organization what determined to unite all the black people of this world in one great body. Plant the banner of freedom on the great continent of Africa. If Europe is for Europeans, then Africa must be the black people to the world. And one thing Marcus Mosiah Gyabi say again. Any leadership that teach you to depend upon another race, that's a leadership that will enslave you. Look, the race that lead another remain a race of masters, and the race that led remain a race of slaves. They gave our foreparents leadership and that make them slaves. Warning, Marcus Gyabi warning again. Marcus Mosiah Gyabi, Marcus Mosiah Gyabi, speaking in from the depths of my soul. Babylon, you better watch it. Fire will go red from Babylon. Fire will go red from Babylon. One day I want Satan. Marcus Mosiah Gyabi, speaking from the depths of the grave. Speaking from the depths of the dead. And if death has power enough, then you can't. can count on me dead to be the real Marcus Garvey will love to be. One me a one Babylonian. Don't you dare touch my children, I see. Don't you dare put your hands on them. I will rip down your city with thunderstorm. Earthquake, plague and pestilence. Earthquake, plague and pestilence, I say. I man don't want to depend on no one. I man don't have no land. I and I man is a government for myself. Govern myself and my children. One me a one in Babylonian. Don't you stand in my way. Okay, das war Rhythm and Sound zusammen mit dem Sänger Rod of Iron und dem Tune Lightning Storm. Rhythm and Sound sind zwei Berliner Dub-Produzenten, von denen wir schon mal ein Stück gespielt haben. Und wie gesagt, sind sie sehr bekannt für ihren minimalen, deepen Dub-Sound, elektronisch. Und jetzt haben sie ein ganz klassisches, im Reggae zumindest klassisches, One-Rhythm-Album gemacht. Also, da ist 12 Mal oder so, oder noch mehr, ich habe jetzt nicht genau gezählt, derselbe Rhythm drauf, mit nur ganz kleinen Feinheiten verändert, hier und dort mal ein Echo mehr zum Beispiel, und verschiedene Sänger, zum Beispiel Rod of Iron, wie eben gehört, und auch bekanntere wie Jar Cotton, Willie Williams, Freddie Mello, Bobo Shanti und natürlich Paul Saint-Hilaire, mit dem sie öfter zusammenarbeiten, lohnt sich auf jeden Fall. Und jetzt gerade hören wir einen Tune von DJ Rupture, der lebt und ist aktiv in Barcelona. In Spanien hat dort sein eigenes Label mit Suit Recordings. Dieser Tune hier ist erschienen auf Tiger Beat, ein kalifornisches Label, glaube ich. Da ist ein Album von ihm erschienen und mehrere EPs. Der Tune heißt Tag Casimon oder so ähnlich. DJ Rupture. Ist ein Pförtner, Erörter meines Styles, Analysator, Diskutator, lyrischer Senator. Du hast das Rennen schon am Start verloren, denn Level 0, meine Lieder sind Kult, wie Paid in Full. Ich lass mich nieder, fantasiere wie im Fieber war mein lieber Schwan. Ich sehe, dass deine Tergen Posse 7 waren, deine Freestyles geschrieben waren, laut und übertrieben waren. Meine Styles verschieden waren, nicht die Leute lieber sahen. Ich komme smooth mit dem Groove, mein Beruf, der Prototyp von Rapper, den die Füße schuf. Ich mache meine Moves, gefährlich wie die Dame, ahme mich nach, das ist vertane Zeit. Du bist vielleicht der König, machst nur Lahme. Züge von Feld zu Feld, bis du endlich fällst, ich plane meinen Sieg auf Distanz, du Hans, ich bahne mir meinen Weg in den Hirn aus Sahne. Yeah. Das müsst ihr euch mal reinziehen. werden und endlich einsehen. Hier kann man nur eins sehen. Rap-Design vom Feinsten, ich zeig den. Wie zu breitbeinig am Mic stehen. Dann zu Mami gehen, test die aus wie Crash-Test-Dummies, man. Mein Shit ist reiner wie Biff, Meister Proper und Fist. Vasilicious, leg die Stylistics auf den Frühstückstisch. Du mischst dich, übernimmst dich, springt's nicht. Ich misch dich auf wie Uwe Maltine in Milch und trink dich. Ich bin und bleib oben mit meinen Beiträgen. Der Leitfaden, du leider leidtragend. An Wettstreittagen darf man sich nicht zu weit wagen. Ich muss euch da Bescheid sagen, vor allem denen, die mich gebeitet haben. So wichtig wie Verträge, der Lichtblick meines Lebens. Undurchsichtig wie Nebel und Töne wie Tables. Dir Courage fehlt, bei vielen nur die Gage zählt. Wenn was sie was sagen will, ist das Smoothie-Massage. Und ich führe mit meinen Kollegen um Läng. Mich zu bezwingen ist doch nie gelungen. Ich sieg wie Fried von den Nibelungen. Täuschte sie wie Sonnenspiegelung. Nur die treuesten Freaks dürfen mein Bild besehen. King-Styles kann man nicht mit Gold aufwiegen. Zeig mir deine Skills, ich dir meine. King-Styles kann man nicht mit Gold aufwiegen. Zeig mir deine Skills, ich dir meine. King-Styles kann man nicht mit Gold aufwiegen. Zeig mir deine Skills, ich dir meine. Styles, Styles, Styles kann man nicht mit Gold aufwiegen. Zeig mir deine Skills, ich dir meine. King-Styles kann man nicht mit Gold aufwiegen. Zeig mir deine Skills, King-Styles kann man nicht mit Gold aufwiegen. Du bist der müde Monoton, nicht der Stereoton. Du hast vielleicht ein Mikro, doch ich bring die Phones. Du bist der müde Monoton, nicht der Stereoton. Ich dufte und flashe wie Cannabis. Ich bin für München, was für Orléans Johanna ist. Wenn du ein Sammler bist, dann hast du alle meine Platten. Crazy Basie und Dave Shave P. Schnappen sich Mikros, Klapperschlangen klappern, Rapper schnattern. Wie Hausfrauen, die wie Ilona Christen ausschauen. 80469, 70469. Ich weiß, dass ihr träumt, dass ihr wie Champagner schäumt. Fürst von Metternich, hör zu, wenn der Rapper spricht. Rette dich, dein Gelaber ist nur halb so wahr wie der Wetterbericht. Wie grüne Blätter das Licht, brauchst du meine Raps. Wenn du selber welche hetzt, hättest du keine Schwester als Abfangnetz. Du dummes kleines Schreihalsbaby, das an der Flasche rumnuckelt. Du rappst nicht, du reimst wie der Pumuckl. Das ist der feine Unterschied zwischen mir als MC und dir als schlechtester als Auffangsieb. Stuttgart, Goetheplatz, Rockers, repräsentiert, Chill und Lyric, schreib Stubenhockers, Zipfellockers. David Kasparov, du Kasperlkopf, du machst Zoff. Du meinst, du wärst schroff, ich wär soft, Leila Dorf. Leila, Leila, Styles kann man nicht mit Gold aufwiegen. Zeig mir deine Skills, ich dir mein. Styles kann man nicht mit Gold aufwiegen. Zeig mir deine Skills, ich dir mein. Styles kann man nicht mit Gold aufwiegen. Dabei. Etwa jung, etwa sünkisch, ein Jüt mit gut. A zene az életünk, a jövő csak ránk vár. Soha ne feledd, kérlek, szívünk minden hangja dalban szól. Higgy és érezd, itt vagyunk, itt leszünk, és együtt mindent megteszünk. Még a nap ragyog, fent az égen. Feel bring the sound off that floor. Du hörst die Melodie, fragst dich, was geht hier vor? Die besten Tracks wie diese umnehmen muss Zeit. Und ihr kriegt zu hören, was am Ende übrig bleibt. Du, oh, oh, du hörst den Beat auf deinem Ohr. Als seine Stimme am Ende ein ganzer Chor. So was passiert, wenn man sich hinstellt und singt. Bis die Musik den ganzen Saal zum Beben bringt. Oh, oh. Ich bin mit jeder Welle, wenn ich nicht tanzen kann. Wenn ich gerne mich wundern muss, dann tanzen wir es gut. Legalab ein Tier, heute ist ein Weg und drei Gott. Ich bin mit jeder Welle, wenn ich nicht tanzen kann. Akkor mit jeder ist weg. A fúj a szél, a bánat él, itt vagyok. Hey, kélek ne védj, csak így lesz itt, na gyere. Még, ha ugyan akarok veled, én maradok, baby. Táncolj el velem a csillagos égig. Nekem táncolj, felejtsük el, mi volt a múlt, azt hagyjuk máskor. Itt vagyunk, itt leszünk, és együtt mindent megteszünk. Musik über Kantons und macht uns frei. Es überträgt sich und ihr seid dabei. Ihr seid bei Coast to Coast und wir stellen euch jetzt einen Künstler vor namens Clouseau. Sein junger Mann, der kommt aus Erfurt und ist vielleicht einigen bekannt. Der ist ja jetzt mittlerweile schon im Fernsehen auch unterwegs. Er war zum Beispiel beim Stefan Raab Song Contest. Und das ganze Album klingt eigentlich so in die Richtung wie auch das Lied, das er beim Song Contest vorgestellt hat, seine aktuelle Single. Und deshalb stellen wir euch jetzt noch Sachen vor, die nicht auf dem Album sind, damit ihr noch einen schönen Einblick bekommt in Clouseaus Arbeit. Und zwar hören wir jetzt als nächstes von der Single Wart mal. Da ist auf der B-Seite ein Stück drauf mit zwei Ungarn. Das heißt It war jung, das habt ihr gerade gehört. Und jetzt kommt noch von seiner EP Extended Player, die er vor dem aktuellen Album Gute Musik rausgebracht hat. So als Überbrückung zwischen den beiden Alben. Hören wir jetzt noch Don't Do Video mit Grand Agent, ein Song, der zwar aus dem Jahr 2003 ist, aber nichts an Aktualität verloren hat. Hört genau hin und öffnet eure Augen, wenn ihr Fernsehen schaut. I'm in the car that costs two houses. New skimmer, new kicks, new drawers, new trousers. And I'm about to change eight times. We got a new lay for every two bars. And if that ain't shine, people came to get slept with. And then you understand why we so hot. It's the pyrotechnics. Now you seeing how the rappers live. A fast life interspersed with the slow motion narratives. Politicking and linking. Or maybe robbing and looting. Wildin' and drinking, or even shopping and smoozing. All things glamorous and exclusive. God is my witness, I hold my own with these Lucifers. The illest ice grill matching my chain. Fame will change some, but you see this is what happens to fame. Getting shot with the 16mm. And you ain't got to feel it either, for real. But don't the video make you like the song better? Don't let the video make you like the song better. Du glaubst das Video macht dich und deinen Song besser. Nicht das Video macht dich und deinen Song fetter. Don't the video make you like the song better? Don't let the video make you like the song better. Du glaubst das Video macht dich und deinen Song fetter. Nicht das Video macht dich und deinen Song besser. We go edit, edit, special effect, transition edit, body, body. Cannot allow it, cause if you forget it, we ass out of 400.

hör auf dein Herz, boom, boom. Mann, hör dir einfach zu. Hör dir selber zu. Hey, hör dir einfach zu. Komm, hör dir selber zu. Ihr hört Herz, Boom, Boom von Clouseaus aktuellem Album Gute Musik, erhältlich überall im Handel. Und als nächstes erfüllen wir einen Musikwunsch. Ihr könnt uns ja kontaktieren über coast2coast@gmx.net oder coastradio.de und dann auf Kontakt klicken. Und zwar hören wir jetzt was ganz Abgefahrenes, und zwar Rave On von Blumentopf. Und damit wünschen wir euch viel Spaß. Nachbarn prüfen ihre Hörgeräte. Die Jungs von nebenan machen ne Fete. Heut trampeln wir durch Mamas Blumenbeete und holen uns ein Kasten Bier vom Rewe. Flyer drucken lassen ist nicht nötig. Wir sagen's allen Freunden noch persönlich. Heute Abend in unserer Straße, da feiern wir ne Techno-Parade. Komm am besten in nem crazy Outfit, Kartoffelchips und gute Laune bringst du auf mit. Und dann sind alle dabei, rave on. Die Party hat gerade erst begonnen. Zwei Boxen und ein Radio am Balkon. Und Susi hat die Pillen schon genommen. Und alle dancen zum Song Rave On. Die Party hat gerade erst begonnen. Zwei Boxen und ein Radio am Balkon. Und Susi hat die Pillen schon genommen. Und alle dancen zum Song. So, jetzt sind wir alle in Partystimmung und deshalb kommen jetzt auch die Veranstaltungstipps. Und zwar am 2.4., das ist zwar nicht so eine richtige Veranstaltung, aber also nicht in dem Sinne, so musikalisch. Und zwar ist da eine Demo gegen Rechtsradikale und die demonstrieren am 2.4. in Verden. Und das Thema ist halt, nehmen wir ihnen die Straßen. Und man trifft sich um 8.50 Uhr in Emden am Hauptbahnhof und fährt dann um 9.07 Uhr mit dem Regionalexpress Richtung Verden. Verden kommt zwei Stationen nach Bremen, also man braucht ungefähr 2 Stunden dorthin, ein bisschen länger. Und am 9.4. kommen Italo Reno und Germany, früher unterwegs als der Clan gewesen, und zusammen mit Stress und Trauma ins Jugendzentrum nach Leer. Kostet 8 Euro, an der Abendkasse 10 Euro und wird wie immer veranstaltet von hiphop-leer.de und vom Jugendzentrum. Dort könnt ihr euch auch Vorverkaufskarten kaufen. Da kommt ihr ja 2 Euro günstiger, als wenn ihr sie euch erst dort kauft. 20 Uhr geht's los und ist auf jeden Fall empfehlenswert. Okay, weiter geht es mit einem Oldschool-Tune von den Ultra Magnetic MCs von ihrem Album Critical Beatdown. Wahrscheinlich ziemlich bekannter Song, nehme ich an. Heißt Ease Back. Why ducks chop this? Fighting and writing and fighting for this. Beats and wax, rounds of facts, fighting acts. How we did it? For this one, that one. Fighters around, check out the sounds. In town, to the rhythm that we give them. In fact, we whack. Oh, your magnet. Skills, cause your record's no frills. Here's your bill, now he's back. He's back. He's back. I'm back, back to smack attack. Those who whack who lack my experience. On the microphone, holding my own ground. Dominating forces, changing sources. Punks take losses, enough courses. Me on the mic, feeding a word. Smart like a nerd, haven't you heard this? Change of rhyme, continuing. Delaying the time for my incredible. Highly elevated, smooth in a mind. More sophisticated, motivated. As I related, verbal. This in a mouse is smacking any gerbil. I bought a Saab a 1990 turbo. Shining, fog lights in the front. I'm by myself, no seats for a stunt. Cause I want it like that, I got it like that. I have it like that, I need it like that. It's better like that, I made it like that. I bought it like that, I'm living like that. For you whack MCs who go on the mic and blow on the mic and perpetrate frauds and make mistakes like an amateur. But I'm a 20-year veteran and better than, including the rest of them. I chew them more and spit out the best of them. One by one, I'm teaching my son to ease back. What's up? It's me again. I'm Set G with the funky blend of beats and rhymes on top with my DJ. He's not weak with anything. He plays rockin'. Slicing records treacherous. Like a professor, he has perfected this simple potion through devotion with his blends, his motions. It's fastly approaching, coasting, reaching higher levels. So when you see him, you best say hello. I'ma take out a knife, pen and paper and write. A rhyme so dope you can't think, can't cope. Ducks, who are you really kidding? You say you're dope? Well, you're admitting that you can't compete because your rhymes are weak, full of more nonsense, past tense, incomplete. Weep and learn a new rap style from Sir G, the wizard of know-how and innovation, elevation, like in the nation. When I ease back. Word up, it's time to ease back, you know what I'm saying? Word up, ain't that something? I'm the best MC in the whole wide world. Word up, yo, I know what you're saying, man. Yo, Paul C, turn the bass down, man. It's damaging my ear canal. Snap, better yet, man, you know how it is. Yo, TR, grab the nine, we outta here. Ease back! Wir haben noch einen Nachtrag zu machen, und zwar ist ganz untergegangen vor Clouseau und nach DJ Rupture haben wir gehört von Main Concept und Vasi den Track King Styles, eine Hommage, oder wir spielen es deswegen, um den Leuten zu zeigen, wie deutscher Rap früher war. Skillful, schöne Reime, fantasievoll und ja, Main Concept featuring Vasi. Der ist ja bei den massiven Tönen ausgestiegen, für die, die es nicht wissen, bevor es brenzlig wurde, also zur rechten Zeit. Und ich weiß gar nicht, was der jetzt noch macht, wäre interessant zu wissen. Falls jemand von euch draußen weiß, was Vasi zurzeit macht, mir ist nichts bekannt, der möge sich melden. Jetzt melden sich Oscar Patterson und Clark Terry. Das sind zwei Jazzer. Das ist der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts, des 20. Jahrhunderts. Und die spielen den Incoherent Blues. Mit viel Gefühl, wie ich finde. You ain't got my damn enough. Zu dem gerade eben gehörten Stück kann ich leider keine so richtige Info geben, wo man das beziehen kann. Es ist zu finden auf einer Demo-CD der NSF-Crew aus Mannheim. Das ist eine Crew, die spielen Jungle, Drum and Bass. Und wir nehmen einfach an, dass die das selbst produziert haben zu Hause. So klingt es auf jeden Fall, wenn die Doors auf Mannheimer Breakbeats treffen. Yes, und weiter geht es noch mit einem Stück von DJ Rupture, erschienen auf der Special Gunpowder EP 1. Auf Tiger Beat 6 zusammen mit dem Sänger Junior Cat. Mm-hmm. fuera de campamentos guerrilleros y que brillen. With your nearly, but you can't fly down like the cherry. With your claw in your mind, just don't conquer. Feet with don't tower, all the scripture from the Bible. Might affect you, that's all about flop with your nearly. But you can't fly down like the cherry. With your claw in your mind, just don't conquer. Feet with don't we come from burn down, wicked like a burn vampire. Wanna tell them to knock out the warrior and the ya. Wanna tell them this a one ya, yes it's not like fire. Rock a muffin to knock out him and the white warrior. Who can ram up every tribute, jam up every corner. Wanna tell them this a one ya, hot like a water. Who can rock up all the man, them and rock the daughter. Rock a muffin to knock out him and the white warrior. Them tell them flop me, them nearly. But them can't fly down like the cherry. With them claws into their mind, just don't come. Cause it may not sound what I'm scripted from the Bible. Might affect you when you talk about flop with your nearly. But you can't fly down like the cherry. With your claws into your mind, just don't come. Cause it may not sound scripted from the Bible. Might affect you when you tell them I'm wrong. Avenue them go turn up in a. I just see them over bar, them come burn up in a. Them a gang up in a, and snap them turn up in a. And the fire when me out of that, them burn up in a. Rock them up and do not get me, tell them everything ma. Who no want to be no loser, want to be a winner. Who no gone behind the bed, them gone behind the beamer. And I run up them out, them a go eat a dinner. Them say them flop with them nearly. But them can't fly down like the cherry. With them claws, you know, they mind just to conquer. Sit with the star, scripture from the Bible. Might affect you, may I tell about flop with your nearly. But you can't fly down like the cherry. With your claws, in your mind just to conquer. Sit with the star, scripture from the Bible. Might affect you, well, rock them up and do not check. But tell them this a heavyweight. A champion, not some of a United States. Some boys say them, but them a pick up in suitcase. The next one too small, put them in a briefcase. I tell them this a DJ, not no time to wait. I tell them this a wanna help me like I am here. A piece of cabalic soap with little toothpaste. The other rest of boys, no one can single face. But stop with your nearly. But you can't fly down like the cherry. With your claw in your mind just to conquer. Feet with the star, you can find me Bible. Might affect you, but I won't flop with them nearly. But you can't fly down like the cherry. With your claw in your mind just to conquer. Feet with the star. What a scripture from the Bible. I don't think you will rock them off. And soon I tell them there's no time for rap. Anytime when they come, I come to put on the stamp. Let me kick up and I push up, get me ignorant. And I chuck up like Inferno when they pass that ball. I'm a tell them this a DJ, it's no time for wait. Tell them I'm a champion, awesome up by United States. Rock them off in the shop with every like Zion game. I'm gonna listen to the cut a while or so the street boat flop with them nearly. But them can't fly down like the cherry. With them claws, you know them mind just to conquer. Sit with them, sir. Scripture from the Bible. Might affect you. Okay, das war DJ Rupture. Seine Platten gibt es auch auf CDs natürlich. Ist sehr zu empfehlen, denn es ist ziemlich vielseitig. Da sind derbe Hip-Hop-Beats dabei. Solche Jungle-mäßigen Stücke wie eben, auch ganz chillte, nur kurze Gitarrenstücke und auch richtige Raga-Stücke, auch mit bekannten Sängern aus Jamaika zum Teil. Ja, es ist 21.53 Uhr, das heißt für uns langsam von dieser Sendung ans Abschied denken, an den Abschied denken. Und ja, durch die Sendung geführt haben euch Adrian Barne und natürlich Franz Hahnemann. Ihr könnt Kontakt zu uns aufnehmen über das Internet, indem ihr auf coastradio.de geht und dort auf Kontakt klickt. Wir haben dort auch für euch alle unsere Playlists zusammengestellt und ordentlich verlinkt. Das heißt, wenn ihr weitere Informationen zu den Künstlern oder den Labels herausfinden wollt, dann könnt ihr da auf jeden Fall anfangen mit der Recherche. Jetzt zum Abschied gibt es eine Platte, die wir eigentlich schon seit einem halben Jahr hätten spielen sollen. Denn die ist einfach derbe. Kann man nichts weiter sagen. Kommt aus Berlin. Ist produziert von Bazooka, der auch schon seit ein paar Jahren auf jeden Fall so starke Breakbeats Richtung Speedcore, Hardcore, Breakcore baut. Und zusammen hat er gearbeitet mit dem Sänger Daddy Freddy, den wir zum Beispiel schon von einer Zusammenarbeit mit dem Rapper Pachel kennen. und was dabei rausgekommen ist, heißt Roughness. Füllt eine Seite einer Maxi, von der auch die B-Seite super fett ist. Und dann sagen wir bis in 2 Wochen. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Das war Coast to Coast. Nächste Woche könnt ihr euch mit Manifesto vergnügen. Und am 9. April gibt's auch wieder Drumkick. Peace. Peace. Yeah, what are the big bad bazooka alongside Daddy Freddy? No, yeah, no, the girls no, and no, daddy, no, girls knows your peer roughness. Yeah, peer niceness. What a, the magazine stick, man. Use a stone and lick it. Well, a peer roughness, see ya. Peer roughness, see ya. Roughness, see ya. A peer roughneck on the corner. Real tapa tapa now. Roughness, see ya. Hey, roughness, see ya. Bazooka, roughness, see ya. Watch out, hold on. When I rap, put it on the beat. Bazooka, watch out. Hey. Mash it up and repeat up again. Yes, this up for them and when I beg no friend. Roughness, say again. Yes, again. Bazooka. Hey. Bust it up, wrap it up, ram it up, jam it up. Roughness, roughness, appear damn roughness. Toughness, toughness, otherwise roughness, roughness, roughness. Say the bazooka. Yes, I got them again, man, you think I ain't still a bomb here up there. pressure, them a bit, and them a bit, but them a bit. It's a rum, it's a bazooka, man, we did a run. It's a test and game, and I'm a man, I'm a buzzer. Then I'm a magic, I'm a collect, I'm a rum, rum.